Ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, ich hab eine Medusa-Kette, weil ich dieses Mula gette und ich schlug ein Liter Blätter Gold wie die Medusa-Kette. Keine Ice or Chain, das ist echt Gold. Ich bin Fame, deshalb wird mir Respekt gezollt. Ich weiß nicht, was ihr wollt, doch ich rock mit Schein. Ich bin im Game, ähnlich so wie The Game. Check das aus, wir sind die Versace Captain Squad. Denn dieser Boy ist übertrieben hot. Geld ist, was ich mach, Geld ist, was ich hab. Und ich habe Hustensaft in meinem Cup. Check das aus, wir sind diese Mula Kids. Hustensaft zum Jüngling, ich bin super rich. Mach dich nicht lächerlich, du bist nicht swaggy. Ich pappe weiter Pilz und ich bin happy. Gebe keinen Fick, weil meine Hemden aus Seide sind. Wenn du mich nicht cool findest, bist du nur ein kleines Kind. Und ich war nice schon vor vielen Jahren. Alles, was ich hab, wollen viele haben. Haha, dank meiner Medusa-Kette. Denn ich hab ne Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Ich hab eine Medusa-Kette. Du fragst dich, wieso ich so viel Mula gette. Geld kommt von allein, denn ich rock ein Medusa-Kette. Und ich hätte gerne mal abends keine Bitch. Das heißt nicht, dass ich nicht Thuddies fick. Doch eigentlich geht es nur um Swag, ums Geschäft und um gute Pin. Guck, wie wir auf Codein ganz ohne Husten chillen. Wär meine Kette nicht Gold, dann wär sie lila Bisch. Sie ist aber Gold, weil jeder Schein in meiner Tasche lila ist. Ja. Denn ich hab ein Medusa-Kette. Eine Medusa-Kette, ich hab ein Medusa-Kette. Ein Medusa-Kette, ich hab ein Medusa-Kette. Ein Medusa-Kette, ich hab ein Medusa-Kette. Swish. Mehr Goldbarren Entertainment.